Das Zentralkomitee der Partei der Arbeit Koreas und das Präsidium der obersten Volksversammlung der DVJK beschlossen, für die Totenfeier für den Genossen Kang Sok-ju eine Staatstrauer anzuordnen und bildeten die staatliche Kommission für Trauerfeierlichkeiten.